Dopo la, seconda patria di Yedin Trento che abbiamo sentito da Monsignore Roggia, adesso ha la voce un rappresentante dell'altra patria adottiva di Yedin, cioè la Renania, perché più renano dell'amico Lille non si può essere, anche se adesso è a Passau. Ce ne sono molti più renani di me. Molti. Io credo che più renano di te non si possa essere. Grazie. Anche se sei adesso all'università di Passau. Grazie. Also, ja, ich werde also keine Relazione halten, sondern eher eine Chiacchierata. Und ich gestatte mir mit einigen persönlichen Erinnerungen zu beginnen, vier insgesamt. Die erste trage ich mit einer Mischung aus Vorsicht und Spannung vor, denn es wäre mir angenehm, wenn sie entweder bestätigt oder korrigiert würde. Ich meine, mich an ein lange zurückliegendes Gespräch mit Yedin erinnern zu können, in dem er mir sagte, dass als er nach Rom ging, er noch nicht sicher war, ob er sich dem Studium des 19. oder des 16. Jahrhunderts zuwenden würde und unter anderem die Tatsache, dass die ihn interessierenden Themen des 19. Jahrhunderts durch Hubert Basken okkupiert waren, der ja ein Aktenimperialist gewesen zu sein scheint, hätte wesentlich dazu beigetragen, dass er sich fürs 16. Jahrhundert entschieden hätte. Wenn diese Erinnerung mich nicht trügt, dann zeigt sie, dass von Anfang an in Yedin eine besonders enge Beziehung zum 19. Jahrhundert gewesen ist. Die zweite Erinnerung ist die, in der Zeit der Fertigstellung meiner Dissertation, das heißt vor mehr als 20 Jahren, fragte er mich einmal, welche Quellen außer den Vatikanischen ich benutzt hätte. Ich erwähnte sofort Biografien und Memoiren von Männern wie Friedrich Wilhelm IV., Bunsen, Radowitz, Reumond, Reichensperger, Sedlnitzky. Da unterbrach er mich sofort und erwiderte mit der ihm eigenen Lebhaftigkeit, dass er die alle gelesen hätte. Und er fügte noch etliche hinzu. Das heißt also, Biografien von Männern, die vorwiegend im politischen und wissenschaftlichen Leben und höchstens in zweiter Linie im kirchlichen Leben des 19. Jahrhunderts standen, von denen sagte er, dass er gerade über solche Biografien sich immer wieder den Zugang zum 19. Jahrhundert verschafft hätte. Und wie gut er tatsächlich mit den solchen Männern und den Ideen ihrer Epoche vertraut war, hat er oft bewiesen, so unter anderem in seiner Kurzbiografie des deutsch-italienischen Historikers Alfred von Reumond in den Rheinischen Lebensbildern, Band 6, schon was er in dieser kleinen Arbeit auch etwa vergleichend über Ranke und Gregorovius sagt, erweist ihn als überlegenen Kenner der Wissenschaftsgeschichte und der deutsch-italienischen Beziehungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Gerade übrigens, was den letzteren Bereich angeht, die deutsch-italienischen Beziehungen vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, könnte ich manches hinzufügen, was aber nicht zu meinem hiesigen Thema gehört. Ich gedenke, es an anderem Ort nachzuholen, möchte hier nur erwähnen, sofern ich nicht gestern Gesagtes wiederhole, dass Yedin ja nach 1945 zu den Initiatoren und zunächst auch zu den sehr aktiven Teilnehmern an den deutsch-italienischen Historikerbegegnungen etwa im Umkreis des Braunschweiger Schulbuchinstituts gehört hat, die du ja von Anfang an mit betrieben hast. Die dritte Erinnerung ist die an die Mitarbeit am Handbuch der Kirchengeschichte. Ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, ich habe bisher keinen Herausgeber erlebt, der wie Yedin zu verbinden verstand, und zwar bei der Bearbeitung des 19. Jahrhunderts, bei Band 6, also nicht auf seinem Gebiet, der dort zu verbinden verstand, die souveräne Kenntnis der zur Diskussion stehenden Epoche, obwohl sie nicht die seiner Forschungen war, ihrer Persönlichkeiten wie ihrer tragenden Ideen, sodann das kritische Eingehen auf die ihm eingereichten Beiträge, deren offene Diskussion, die Bereitschaft zuzuhören, zu diskutieren, dabei der feste Wille, modischen Strömungen nicht nachzugeben. Und schließlich darüber eben der Mut und die Ausdauer des eigenen Urteils, aber zugleich die ständige Bereitschaft, begründete Meinung der anderen zu akzeptieren. Die Toleranz des wahrhaft Liberalen, als den er sich in privaten Gesprächen ja oft und gern bezeichnet hat, nicht selten unter deutlicher Absetzung von anderen, die sich nach außen hin sehr liberal gebärdeten. Die vierte Erinnerung geht nach Rom in den Zeit meiner Tätigkeit am Deutschen Historischen Institut. Abgesehen von vielen anderen Begegnungen mit ihm in jenen Jahren, 60er Jahren, die durch das Konzil und durch viele andere Dinge geprägt waren, möchte ich nur eines, weil es zu meinem Thema zu gehören scheint, hervorheben. In sehr vielen Gesprächen beeindruckte er gerade Jüngere und von einer sehr einseitigen, ganz aus der Zeit nach 1945 ausgegangenen Sicht der deutschen Geschichte geprägte Kollegen. Er beeindruckte diese Jüngeren erstens durch seine breite Kenntnis der kirchlichen und politischen Entwicklungen Deutschlands und Mitteleuropas vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, so etwa über Hintergründe, Ursachen und Etappen der nationalsozialistischen Machtergreifung, die er trotz seines persönlichen Schicksals mit jener Unparteilichkeit beurteilte, die er uns immer als das anzustrebende Ideal hinstellte. Und damit muss ich nun etwas wiederholen, was Herr Repkin gestern Abend gesagt hatte, er beeindruckte und erstaunte, manchmal erregte er sogar Ärgernis, durch die manchmal temperamentvoll vorgetragene Loyalität, mit der er sich zu Deutschland und zur Geschichte des deutschen Nationalstaates bekannte, bei gleichzeitiger unvoreingenommener Würdigung der Aspirationen anderer Nationen, vor allem des kritisch geliebten Italien, aber ebenso etwa Polens. Auch hier ließen sich weitere Bemerkungen anschließen, die aber in die Zeitgeschichte gehören und darum ebenfalls nicht zum Thema dieses Referats, etwa über Faschismus und Nationalsozialismus, über De Gasperi und seine persönlichen Erinnerungen an Lebensstil und Lebensweise De Gasperi. Weiter von der italienischen Resistenza bis zur Oder-Neiße-Grenze und zur Ostpolitik Brands und deren Befürwortern, aber darüber an anderem Orte. Stets mit jenem kritischen Pragmatismus, der den Theorien ebenso abgeneigt war, wie jeder Art von Wunschdenken, der auch abgeneigt war, jenen zurückprojizierten Wünschbarkeiten, mit denen so mancher Geschichtsbetrachter nun an das 19. oder an das 20. Jahrhundert heranging. Soweit diese Erinnerungen. Souveräne Kenntnis der Kirchengeschichte und der Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts erweist vor allem Jedins Einleitung in die Kirchengeschichte im ersten Band des Handbuches, dritte Auflage 1965. Ich verweise vor allem auf seine einleitenden Stellungnahmen zum Historismus, zu seiner Forderung nach Integration von, zur Forderung des Historismus nach Integration der Kirchengeschichte in die Profangeschichte, sowie zu den Begriffsbestimmungen evangelischer Kirchenhistoriker, desgleichen auf Jedins Bekenntnis zur historischen Methode, letztlich im Sinne Rankes, auf den er sich ja immer wieder berufen hat. Ich verweise ebenso auf seine Ausführungen, die er dort auf Seite 44 bis 55 zur Kirchengeschichte als historisch-theologischer Wissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert gemacht hat. Präziser Überblick über Personen, Fakten und Tendenzen, exakte Wissenschaftsgeschichte, nicht nur für die Kirchengeschichte als solche, sondern für ihre Begegnungen und Kontakte mit der Profangeschichte, für Spezialdisziplinen, die sich aus der Kirchengeschichte entwickelt haben, für die Einordnung seiner Gegenstände in historische und geistesgeschichtliche Kontexte. Diese souveräne Beherrschung der Methoden und Probleme des 19. Jahrhunderts bezeugt auch Jedins Darstellung des Ersten Vatikanischen Konzils und seiner Geschäftsordnung, über die hier wahrscheinlich gestern aus berufener Seite gesprochen worden ist. So dann etwa der Vergleich dieser Geschäftsordnung mit der des Konzils von Trient oder ebenso der scharfsinnige Vergleich Leos des 13. sowohl mit Paul dem 3. wie mit Johannes dem 23. Die Sicht des 19. Jahrhunderts weitet sich aus zu universal-historischem Sinn, welcher Jedin zur Analyse und Darstellung des 19. Jahrhunderts mit seinen vielen Übergängen vom Ancien Regime zum Massenzeitalter meiner Meinung nach in besonderem Maße befähigt hat. Diese souveräne Beherrschung der Methoden und Probleme des 19. Jahrhunderts, die schon durch den Hinweis auf die Biografien, den ich eingangs machte, angedeutet war, beruhte offenbar auf jahrzehntelangen, engagierten, aber eben stets um Unparteilichkeit des Urteils bemühtem Studium. Mir scheint, dass dies am besten bezeugt der erste Band von Jedins ausgewählten Aufsätzen und Vorträgen, der ja die Arbeiten aus zwei Jahrzehnten zusammenfasst. Höchst interessant ist übrigens dort schon das Ausholen ins 18. Jahrhundert. Ich denke an den Aufsatz über die Reichskirche der Schönbornzeit, der ja nicht nur die Bischöfe aus dem Hause Schönborn, sondern Staat und Gesellschaft des ausgehenden Reiches in seltenem Maße zu erfassen versteht. Ich denke aber spezieller an einige Aufsätze der Nachkriegszeit, dann bis in die 60er Jahre, die sich mit Themen des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigen. So zunächst Gewissenserforschung eines Historikers, Esame di coscienza di uno storico, 1947 auch in Italienisch erschienen, Jedins Auseinandersetzung mit dem Positivismus und der bloßen Erfassung von Einzeltatsachen. Gerade jemand, der so viel wie er an den Akten gearbeitet hatte und weiter arbeiten wollte, stellt die Forderung auf, man muss den Willen zur Synthese und zur geistigen Verarbeitung der Stoffmassen mitbringen, sonst ist man kein rechter Historiker. Er nahm den Rückgriff vor auf Möhler, Döllinger, Newman und Erhard, für die Profangeschichte auf Mommsen, Treitschke und besonders auf Meinecke, dessen Analyse der deutschen Katastrophe Jedin in diesem Aufsatz aufnimmt und dem italienischen Publikum nahezubringen suchte. Das Hauptanliegen ist deutlich, die Deutung der Gegenwart aus der Vergangenheit, dabei die Ablehnung von Vereinfachungen und Pauschalbeschuldigungen. Das Bekenntnis zu Ranke dann im Aufsatz über die Aufgabe des Kirchengeschichtsschreibers von 1952. Höchst interessante Auseinandersetzung mit methodischen Tendenzen des 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts, dann auch in seinem Aufsatz Kirchengeschichte als Heilsgeschichte 1953, 1954, der meines Erachtens vollkommen missverstanden worden ist, als jemand, der nun von diesen Dingen wirklich nichts versteht in Geschichte und Gesellschaft, aufgrund eines einzigen Satzes aus diesem Aufsatz, Jedin hat hinstellen wollten als jemanden, der Kirchengeschichte wohl nur als innerkirchliche Legitimationswissenschaft betriebe. Noch direkter führen ins 19. Jahrhundert die Aufsätze über Kirchengeschichtsschreiber aus Schlesien in der Ferne 1953, der über Freiheit und Aufstieg des deutschen Katholizismus 1959 und der über Kardinal Bertram. In den Kirchengeschichtsschreibern aus Schlesien bringt Jedin nicht nur Porträts, die der Individualität von sieben Historikern nachgehen, sondern die diese souverän in kirchliche, kirchenpolitische und geistige Entwicklungen des 19. Jahrhunderts hineinstellen. Man betrachte nur die wenigen Seiten über den wenig bekannten Josef Ignaz Ritter, in dem sich das Porträt ausweitet zu einer Darstellung der preußischen Kulturpolitik zwischen Breslau, Berlin und Bonn, zu der Frage von Hermesianismus und Michaelenstreit. Oder man betrachte die ebenso kurze Porträtskizze über Augustin Theiner, wo die Beziehungen noch weiter ausgezogen sind. Da ist die Rede von Breslau und Rom, vom schlesischen und vom römischen Katholizismus, von Pius dem 9., von Reisach und Hohenlohe, von Döllinger und den Fronten des Ersten Vatikanischen Konzils. Vergleichbar wären, ich kann sie nur mit einem Satz hier erwähnen, die biografischen Würdigungen von Paul Kehr, von Giovanni Mercati, von Franz Xaver Seppelt, von Heinrich Schröß und von Sebastian Merkle. Vielleicht hat Jedin in die Würdigung Merkles am meisten von seiner eigenen Historiker- und Priesterpersönlichkeit hineingegeben. Aber das ist bisher bei mir nur eine gestern nochmal in der Eisenbahn gewonnene Impression, die müsste man vertiefen. Vor allen Dingen auch in dem Bekenntnis zum Respekt vor dem Individuum, die da eben sehr deutlich ausgesprochen ist. Am wichtigsten für das Thema, was ich mir hier vorgenommen habe, ist der Aufsatz von 1959 über Freiheit und Aufstieg des deutschen Katholizismus zwischen 1848 und 1870. Der Ereignis, Ideen und Problemgeschichte verbindet dazu wieder die seltene Fähigkeit zum biografischen Porträt. Klare Ausgangspunkte, wo eben das Staatskirchentum des späten Absolutismus geschildert wird, der Kampf um die Freiheit der Kirche dagegen, dessen doppelte Motivation, die ja entweder konservativ oder liberal begründet sein konnte, die klare Zuordnung solcher Tendenzen zu den verschiedenen geistigen Strömungen nicht nur im deutschen, sondern ebenso im französischen Katholizismus, prägnanter Aufweis der historischen Wendepunkte, Kölner Wirren, Revolution von 1848, Kulturkampf, der treibenden Kräfte, der Initiativen von unten, die diese katholische Bewegung zustande gebracht haben, dann die Aktivität der Bischöfe bei aller Gegensätzlichkeit etwa zwischen Geißel und Diepenbrock, die an deren Aktivitäten im Jahre 1848 aufgewiesen wird. Das große Problem von Katholizismus und Liberalismus, der Hinweis darauf, dass beide eine Zeit lang, nämlich bis ungefähr an die Schwelle der 48er Revolution, gemeinsam gegen den autoritären spätabsolutistischen Staat gestanden haben, sodann die kenntnisreiche Darstellung der preußischen Verfassungen und der auf dem Grunde dieser Verfassung möglich gewordenen Entwicklungen innerhalb des Katholizismus, wo die neuen Kräfte von Jedin in wenigen Strichen gewürdigt werden, die öffentliche Meinung, die Vereinsbewegung, der politische Katholizismus, der soziale Katholizismus, die Orden und deren Rückkehr nach Deutschland, wo sich also eine seltene Fähigkeit zeigt, sowohl alte, traditionelle Kräfte des kirchlichen Lebens wie etwa die Orden genauso zu würdigen wie die neuen Kräfte in Presse und Vereinswesen, mit einem gerade da stark ausgeprägten Sinn für die sozialen Ausweitungen des Katholizismus. Es ist ausgerechnet Kolpings Gesellenverein, von dem Jedin sagt, bei dem muss ich mich etwas länger aufhalten, und dessen Intentionen er schildert. Ich habe nie eine Vorlesung über das 19. Jahrhundert bei ihm gehört, aber ich könnte mir denken, dass seine Vorlesungen über das 19. Jahrhundert in diesen Aufsatz eingegangen sind. Es ist derselbe packende, lebendige Stil, den er in der Vorlesung anwendete. Er weitet dann den Blick auch da wieder von Deutschland nach Rom, schildert das sich Ausbreiten des Ultramontanismus, die dadurch hervorgerufenen Kontraste um Syllabus und Fehlbarkeit, Altkatholizismus, die Vorstufen des Kulturkampfes. Und bei aller positiven Würdigung der katholischen Entwicklung in Deutschland, dieses modernen Verbandskatholizismus, stellt er auch in diesem Aufsatz, der eigentlich ein Gedenkvortrag wohl mal gewesen war, sehr kritische Fragen, verbunden wiederum mit einer Perspektive, die über die nationalen Grenzen hinausreicht. Er erinnert an Rosmini und an Newman und fragt sich, ob die Aktivierung des deutschen Katholizismus in Organisationen und Verbände denn auch zu einer geistig-spirituellen Vertiefung geführt hätte und ob die überlieferte kirchliche Substanz als solche gestärkt und zeitgemäß weiterentwickelt worden wäre. An diese Fragen Jedins ließe sich vieles anschließen, was hier zu weit führte. Ich möchte nur sagen, nach meinen bisherigen Kenntnissen stellt dieser Aufsatz die beste Zusammenfassung der Geschichte des deutschen Katholizismus in den beiden entscheidenden Jahrzehnten zwischen der bürgerlichen Revolution und dem Kulturkampf dar. Das Ganze auf 15 Seiten in dem für Jedin charakteristischen, ebenso einfachen wie klaren Stil. Die Kürze der Zeit veranlasst mich, nur noch einen weiteren Aufsatz von ihm hier ausführlicher zu behandeln, den über Kardinal Adolf Bertram, den er 1955 geschrieben hat, ein Aufsatz, der leider vergessen ist. Es wäre gut, wenn dieses Porträt in die so lebhaften Diskussionen über die Beziehungen zwischen Drittem Reich und Katholizismus gelegentlich einbezogen würde. Er schildert die Persönlichkeit mit großer Sympathie, mit der Sympathie des dankbaren geistlichen Sohnes, aber doch mit der Distanz, jedenfalls in weiten Partien, des Historikers. Er versucht, diese Persönlichkeit in ihrer historischen Situation zu schildern, greift dabei auch wieder auf die Historiographie zurück, denn Bertram ist ja in seinen jungen Jahren der Geschichtsschreiber des Bistums Hildesheim gewesen. Und es geht ihm darum, ein Priester- und Bischofsleben zu schildern, dabei als Hintergrund das katholische Deutschland und das katholische Schlesien und auch die Spannung zwischen dem katholischen Deutschland und Rom, die fruchtbare Spannung, also ein Leben zwischen Kulturkampf und Nationalsozialismus. Und das ist der Versuch und weitet sich aus zum Versuch der Gesamtwürdigung eines Mannes, der in der seitherigen Forschung ja nur mehr bezüglich seiner Kirchenpolitik im Dritten Reich untersucht und kritisiert wird. Es ist auch in diesem kleinen Porträt überraschend die Weite des Blickes, mit denen persönliche Erinnerungen aufgenommen, dann reflektierend und vergleichend mit anderen historischen Perioden und Vergleichbarkeiten zu urteilen, ausgedehnt werden. Bei aller Beteiligung der Versuch eines Abwägenden, die Gesamtsituation des Dritten Reiches, der nationalsozialistischen Innen- und Kirchenpolitik einbeziehenden Urteils. Am Schluss kommt dann gerade auch in diesem Aufsatz wiederum bei Jedin vor, das Bekenntnis zur verlorenen Heimat Schlesien, an die er ja sehr oft erinnert hat, wiewohl er nie Revanchist war. Auch in diesen Dingen war es sein nüchterner, pragmatischer Sinn, der Personen und Situationen zu erkennen und zu analysieren suchte. Ich müsste eigentlich gerade hier Lutherotti noch einmal anschließen, aber der ist ja heute schon hinreichend erwähnt worden, wo die Brücken eben von Schlesien nach Südtirol und zum Trentino geschlagen worden sind. Dabei möchte ich es belassen. Ich könnte höchstens noch reden über Weltmission und Kolonialismus 1958 aus dem Säkulum, wobei schon die Veröffentlichung im Säkulum-Jahrbuch insofern charakteristisch ist, als Jedin ja zu den Begründern des Säkulum-Kreises und der Säkulum-Weltgeschichte gehört hat und die Dimensionen und die Intentionen dieses Kreises in den ersten Jahren seines Bestehens weithin mitbestimmt hat. Ich glaube aber, ich kann darauf verzichten, hier auf den Aufsatz im Einzelnen einzugehen, denn dazu ist heute Morgen ja schon gesagt worden, wie sehr Jedin die Missionsgeschichte eben im Lauf der Lehrtätigkeit nun betrieben hat. Ich möchte hier nur einen Satz noch sagen, auch dieser Aufsatz über Weltmission und Kolonialismus diente ihm dazu, zu versuchen, Vorwürfe, pauschale Vorwürfe gegen die großen europäischen Mächte und die Verbindung von Kolonialismus und Mission abwägend zu beurteilen und auf das rechte Maß zurückzuführen. Er beherrscht auch in diesem Aufsatz die politische Geschichte des 19. Jahrhunderts und er beurteilt sie mit dem, was ich eben schon einmal sagte, mit zähem, geduldigem Pragmatismus, der sich eben auch von zurückprojizierten Wünschbarkeiten sorgfältig ferngehalten hat. Dankeschön.